Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Wenn Tom Cruise jetzt im sechsten Teil der Mission Impossible-Reihe wieder zu seinem Himmelfahrtskommando aufbricht, das er natürlich unbeschadet überstehen wird, dann spielt das Telefon wie immer eine sehr wichtige Rolle. Wie übrigens vom Action bis zum Liebesfilm die Telekommunikation und ihre Gadgets im Laufe der Jahre im Film immer wichtiger wurden, sozusagen dramaturgische Basis, das ist jetzt unser Thema. Hartwig Tegler aus der Filmredaktion mit seinen 5 Lieblingsfilmen, die aufs Schöne die Entwicklung des Telefons zeigen. Würden Sie jetzt den Film starten? Ja, schön wär's. Hey, Penner, mach mal dein Handy aus! Oder einfach nur das blöde Display dunkel. Lust auf den Film? Das Telefon ist allgegenwärtig im Kinosaal. Hallo? Wer ist da? Und da vor uns auf der Leinwand. Wer ist da? Was machen Sie mit dem Handy meiner Tochter? Platz 5. Tage wie dieser. Von Michael Hoffman. 1996. Auch ist klar wie nur etwas, Telefonieren transformiert Beziehungen inklusive menschlicher Kommunikation. Ach ja, die Liebe. Ein Mann findet eine Frau bescheuert, eine Frau findet einen Mann zum Kotzen, aber wenn ein Film wie Tage wie dieser so anfängt, dann weiß der erfahrene Kinogänger, die kriegen sich. Auch wenn sie ihre Mobilen vertauscht haben, präziser, weil sie die vertauscht haben. Wobei, um historisch präzise zu sein, die Modelle in der George Clooney, Michelle Pfeiffer Screwball-Comedy noch keinen Touchscreen, aber auch noch keinen Internetanschluss hatten. Please try your call again later. Aber was waren das noch für Zeiten, als die Quatschmaschine gar eine Schnur hatte? Oder der Verlagsmensch? Platz 4. Mach's noch einmal, Sam. Von Woody Allen. 1972. Am Münztelefon in der Bar. Schreibt dir mal auf, wo ich zu erreichen bin. Aus heutiger, mobil smarter Perspektive absurde Anstrengungen unternahm. Ich bin unter 362-9296 fürs Erste. Um für den Chef dauerhaft erreichbar zu sein. Immer wenn er die Kneipe wechselt, ruft er im Büro an, um seinen Standort durchzugeben. Entsprechend die Kommentare der Kollegen. Unten vorm Haus ist auch eine Telefonzelle. Soll ich rasch runtergehen und dir die Nummer holen? Nur um ganz sicher zu gehen. Platz 3. Du lebst noch 105 Minuten. Von Anatole Litvak. 1948. Also Telefonieren verändert Leben, Liebe und natürlich auch Rückblende. Den Tod im Kino. 1940er Jahre. Leona, Barbara Stanwyck, kann nichts dafür, dass sie bei einer Fehlschaltung der Telefonvermittlung hört, wie ein Mann den Auftrag annimmt, eine Frau zu ermorden, die allein zu Hause ist. Dass Leona selbst diese Frau ist, dass ihr Ehemann den Auftrag vergeben hat, das ist Film Noir. Doch wenn der Mörder es damals vor dem Schnurlosen auf die Einsame oder den Einsamen abgesehen hatte und sich dann noch zynisch über den Bakelitapparat ankündigte, gab es ja immer noch eine Zeitverzögerung. Flucht war möglich. Der Killer nämlich hatte mindestens den Weg von der Telefonzelle zurückzulegen. Hallo? Oh, Gott sei Dank bist du es. Wir sind alle ziemlich mit den Nerven runter. Ganz anders in schnurlosen Zeiten, wo die Entfernung zwischen Sender und Empfänger, kommunikationstheoretisch gesprochen, lebensgefährlich verkürzt ist im Kino. Willst du heute Abend sterben? Platz 2. Scream von Wes Craven. 1996. Wer ist da? Diese Dame hier gerade noch entspannt mit einem schnurlosen Telefon der ersten Generation am Herd, um Popcorn zu brutzeln, hat keine Chance zu fliehen. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie Sie heißen. Warum wollen Sie das denn wissen? Weil ich wissen will, wem ich da zuschaue. Denn hinter dem Vorhang der Tür der Verandaabdeckung bricht der Killer hervor, der eine Viertelsekunde vorher nur doch am Telefon war. Soweit zum Ding, in das man reinquatscht oder besser einst reinquatschte. Aber wehe. Platz 1. Staatsfeind Nummer 1 von Tony Scott. 1998. Wehe, wenn das Telefon, das ihr heute im Film wie in der Realität vor einem Computer ist und zusammen mit dem weltweiten Datennetz. Wir brauchen FinCEN, IRS und Epic-Daten eines gewissen Robert Clayton Dean. Feuchter Traum eines jeden Hackers. Wehe, wenn der einst in den 1970er und 80er Jahren ein Robin Hood der Bits and Bytes, wenn der zwar immer noch die gleichen Holzfällerhemden trägt, aber ideologisch die Seiten gewechselt hat. Der Auftrag des NSA-Chefs macht ihn durchsichtig. Ist für den Hacker nur kurzer Tanz auf der Tastatur, bedeutet aber für den Anwalt Will Smith, der in den Fokus des Geheimdienstes geraten ist, das Ende seiner bürgerlichen Existenz. Aber, wie sagt der Ex-NSA-Agent Gene Hackman, Ein Hacker, der in die Jahre gekommen ist in Staatsfeind Nummer 1. Ein modifiziertes Telefon ist in Kombination mit einem Laptop ein ziemlich wirkungsvolles Spielzeug. Um damals, vor 20 Jahren, hinzuzufügen, was heute, nach Dutzenden von Telefon- bzw. Smartphone-Generationen später, mehr denn je stimmt. Es ist Orwells Welt da draußen. Das waren noch Zeiten, in denen man in die Dinger mit oder ohne Schnur einfach nur reinsprach.